B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jartschik und folgenden Themen. Magere Zeiten, wo die Regierung in Großbritannien den Rotstift ansetzt. Harter Protest, weshalb Schüler in Frankreich gegen die Rentenreform demonstrieren. Lange Haftstrafen, wie die Justiz in Tschechien rassistische Übergriffe sanktioniert. Windelweicher Gipfel, warum der Europarat in Sachen Roma-Diskriminierung so zögerlich ist, sowie schließlich aufgebrachte Bürger, was die Menschen in Neapel von den Müllbergen halten. Das Finanzdefizit des Landes habe mittlerweile griechische Ausmaße erreicht, meint der britische Finanzminister George Osborne. Nun bleibe der Regierung also nur noch eines, sparen, wo es geht. Ja, schlimmer noch, auch dort, wo es eigentlich nicht sein dürfte. Das Ziel, die seit Mai amtierende liberal-konservative Regierung von Premierminister David Cameron will, das Defizit des britischen Staatshaushalts in den kommenden 5 Jahren von derzeit 10,1% auf 1,1% des Bruttoinlandsproduktes senken. Barbara Wesel über die bevorstehenden mageren Zeiten auf der Insel. Es ist der härteste Sparhaushalt seit dem Zweiten Weltkrieg. Selbst Margaret Thatcher hatte die öffentlichen Ausgaben nicht so brutal gekürzt wie in dieser Woche Finanzminister George Osborne. Er will in den nächsten 4 Jahren knapp 100 Milliarden Euro einsparen, um die Neuverschuldung des Landes innerhalb von nur einer Wahlperiode gegen Null zu bringen. Sie steht derzeit bei fast 11%. Das ist die höchste Rate unter den großen Ländern Europas. Deshalb auch kündigte George Osborne dramatisch an: Today is the day when Britain steps back from the brink, when we confront. Dies ist der Tag, an dem Großbritannien vom Abgrund zurücktritt. Denn ohne drastische Einschnitte würde das Land im Schuldensumpf versinken, so argumentiert die Regierungskoalition. Und dabei wird niemand verschont. Und der Finanzminister fängt gleich ganz oben an. Die Königin habe zugestimmt, dass ihre Einnahmen im nächsten Jahr eingefroren werden. She has also agreed that total royal household spending will fall by 14% in 2012-13. Sie hat auch zugestimmt, dass die gesamten Ausgaben des königlichen Haushaltes bis 2013 um 14% gekürzt werden. Harte Zeiten also für das britische Königshaus, das über undichte Dächer in seinen Palästen klagt. Viel härtere Zeiten aber kommen unter anderem für arbeitslose, chronisch kranke und kinderreiche Familien. Denn am schärfsten wird im Sozialetat gekürzt. Über 20 Milliarden Euro werden bei den Sozialleistungen einfach gestrichen. Und dahinter steht durchaus politische Absicht. Die Menschen sind ein Leben lang in diesem Sozialsystem gefangen, erklärt dazu der Finanzminister. Because it simply does not pay to work. Weil es sich einfach nicht lohnt zu arbeiten. Das beraubt sie ihrer Ziele und Möglichkeiten und kostet das Land ein Vermögen. Die Sozialausgaben verschlingen ein Drittel allen öffentlichen Geldes. Das ist nicht haltbar und unfair. Wegen der Fairness wurde auch das Kindergeld für Besserverdienende pauschal gestrichen. Und das Rentenalter steigt schneller als geplant auf 66 Jahre an. Abgesehen davon aber ist George Osborne in London mit der Axt durch die Ministerien gezogen. Bei der Justiz und im Außenministerium wurden 24%, bei der Polizei 16% aus dem Budget gekürzt. Fast kein Bereich bleibt verschont. Eine 500.000 Arbeitsplätze sollen insgesamt im öffentlichen Dienst gestrichen werden. Schlechte Aussichten auch für Studenten. Es gibt Milliardenkürzungen bei den Universitäten. Die Studiengebühren könnten deshalb bis zu 12.000 Euro pro Jahr steigen. Und was die rabiate Kürzungspolitik für den Verteidigungshaushalt bedeutet, hatte der Premierminister selbst schon im Vorab verkündet. So wird zum Beispiel eine Klasse von Kampfjets ganz weggestrichen. Deshalb werden zwar neue Flugzeugträger demnächst ohne Flugzeuge im Hafen dümpeln. Dabei aber betont David Cameron: We are not doing this because we want to. There is no ideological zeal in doing this. We are doing this because we have to. Wir tun das alles nicht, weil wir wollen. Es ist kein ideologischer Eifer dabei. Wir tun das, weil wir müssen. Das aber bezweifeln die Kritiker dieser Rosskur. Prominente Wirtschaftsweise wie der frühere Zentralbanker David Blanchflower sagen, der Kurs der Regierung sei der größte wirtschaftspolitische Fehler des Jahrhunderts. Denn, so wendet auch Ex-Finanzminister Alistair Darling ein, wir haben die Schulden doch gemacht, um nach der Finanzkrise die schwache Konjunktur zu stützen. Wenn man eine sehr große Summe öffentlicher Ausgaben aus der Wirtschaft herausschneidet, wird das Wachstum abgewürgt, die Arbeitslosigkeit steigt und das ist ein großes Risiko. Und Labours neuer Finanzpolitiker Alan Johnson fügt hinzu: We believe it's reckless. It's a reckless gamble, cutting too deeply, too quickly and risking the fragile recovery. Wir halten das für leichtfertig. Es ist eine leichtfertige Wette, wenn man zu schnell zu viel streicht und die schwache Erholung riskiert. Ein Pokerspiel nennen deshalb auch viele Beobachter diesen Sparhaushalt, ein wirtschaftspolitisches Experiment, dessen Ergebnis nicht abzusehen ist. Die Gegner der aktuellen Rentenreform in Frankreich erhalten dieser Tage massiven Zulauf. Landesweit steigen immer mehr Schüler in die Protestbewegung ein, legen den Unterricht lahm und veranstalten Demonstrationszüge in den Städten. Weil, wie sie sagen, sie sich um ihre Rente in 50 Jahren sorgen. Dahinter jedoch verbirgt sich vor allem eine Angst, die um ihre berufliche Integration. Susanne Krause über eine Republik in Aufruhr. Vor dem Lycée Charles Péguy, einem katholischen Privatgymnasium im Pariser Nordosten, besetzen gut 100 Schüler den schmalen Bürgersteig. Kurz vor Unterrichtsbeginn versperren sie die Eingangspforte. Sie demonstrieren. Mehrere junge Mädchen halten beschriftete Pappschilder hoch. Gymnasiasten in Wut steht da zu lesen. Die 17-jährige Muriel erklärt, warum. Wir blockieren unsere Schule. Wir sind hier in einer privaten Schule und wir machen jetzt genauso mobil gegen die Rentenreform, wie es derzeit in den öffentlichen Schulen passiert. Dennoch wir sind nicht sicher davor, nach dem Abitur erstmal lange Jahre arbeitslos zu sein. Ich war schon gestern auf der großen Demonstration der Gewerkschaft und bei der nächsten werde ich auch wieder dabei sein. Ich blockiere nicht den Zugang zu meiner Schule, um den Unterricht zu schwänzen, sondern weil ich mich gegen die Rentenreform engagiere. Und ihre Nachbarin fügt an, wir Gymnasiasten sind wütend, denn die Berufseinsteiger sind die größte Gruppe mit der höchsten Arbeitslosenquote, bis zu 25%. Schon heute vergehen Jahre, bis jemand nach dem Abitur einen unbefristeten Arbeitsvertrag ergattert. Kommt die Rentenreform durch, sind feste Posten noch länger blockiert. Sarkozy, du bist erledigt, die Jugend ist auf der Straße, skandieren die Gymnasiasten im Chor. Zwar ist Frankreich europaweit Champion im Bereich Frührente, arbeiten hier viele nicht bis zum Erreichen des Rentenalters. Aber diese Tatsachen interessieren die Gymnasiasten wenig. Da heizen die Schülerverbände ein. Sie unterstellen der Regierung, diese ihre Generation opfern zu wollen. Traditionell ist das Ausbildungswesen in Frankreich total verschult. Selbst in Berufsfachoberschulen erhalten die Jugendlichen kaum Einblick in die reale Arbeitswelt. Mancher blickt neidisch auf die duale Lehrlingsausbildung in Deutschland. Und heute entwickelt sich das französische Schulwesen zunehmend zu einer Zweiklasseneinrichtung, in der Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien auf der Strecke bleiben, wie mehrere offizielle Berichte mittlerweile festhalten. Seit Mitte der 1990er Jahre lautet die politische Vorgabe, 80% jeder Generation zum Abitur zu bringen. Heute reicht das Reifezeugnis in den allermeisten Fällen nicht mehr aus für den Einstieg in die Berufswelt. Ein Schritt vor, drei zurück, das ist die Regierungspolitik, rufen die Schüler. Zur latenten Angst der Jugendlichen wegen ihrer beruflichen Zukunftsperspektive gesellt sich der Unmut über den allgemeinen politischen Kurs der Regierung, meint Massira Baradji. Der 18-jährige Gymnasiast leitet die zweitwichtigste Schülerorganisation im Land, den FIDEL, den unabhängigen und demokratischen Verband der Gymnasiasten. Der FIDEL ist mit der linken Jugendbewegung SOS Rassisme verbündet, die vor 20 Jahren antrat, die Interessen der jungen Franzosen aus Migrantenfamilien zu verteidigen. Massiras Eltern kamen aus Mali, er selbst wurde in einem Pariser Vorort geboren. Anfang September marschierte der FIDEL-Präsident bei der großen Kundgebung zum 140. Geburtstag der Gründung der Republik mit. Für ihn ein Pflichttermin, genau wie nun regelmäßig die Protestveranstaltungen gegen die Rentenreform. Massira Baradji nennt einen unter vielen Gründen, warum das soziale Klima derzeit schlecht sei. Es ist ein heißer Herbst. Die Leute haben die Nase voll von Sarkozys Politik und seinen Eskapaden. Er zeigt keine Achtung vor den Menschenrechten und den Rechten der Bevölkerung ganz allgemein. Unser Präsident hat sich in den letzten Monaten so viele politische Missgriffe geleistet, wie zum Beispiel die Schikanen gegen die Roma, die er als Sündenböcke für die instabile innere Sicherheit hinstellt. Das können wir nicht hinnehmen, weder wir Jungen noch die Älteren. Es gibt nur eine Lösung, wir demonstrieren. bekunden die Gymnasiasten vor dem Tor des Lycée Charles Péguy. Für den 17-jährigen Michel steckt dahinter mehr als nur die Forderung, die Rentenreform zu stoppen. Tout le monde en a marre. Et pourtant il reste au pouvoir. Vous voyez mal en Paris, c'est le bordel. Wir haben alle die Nase gestrichen voll. Wir fragen uns, warum Sarkozy an der Macht bleibt. Das ganze Land ist in Aufruhr und er tritt nicht zurück. Sarkozy ist ein Populist. In der Regierung läuft derzeit so manches schief. Wir konzentrieren uns nun darauf, dass die Rentenreform nicht durchgeht. Es war einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse der vergangenen Jahre. Und die Urteile gegen die Täter sind so hart ausgefallen wie erwartet. Zu 20 bis 22 Jahren Haft hat das tschechische Kreisgericht in Ostrava jetzt 4 junge Männer verurteilt, die im vergangenen Jahr einen Brandanschlag auf eine Roma-Familie im mährischen Witkow verübt haben. Ein 2-jähriges Kind hatte dabei schwerste Verbrennungen erlitten und schwebte wochenlang in Lebensgefahr. Auch seine Eltern wurden schwer verletzt. Das Schicksal des entstellten Mädchens, das ein Leben lang behindert bleiben wird, hat die ganze Nation bewegt und eine breite Debatte über den Rechtsextremismus und die Situation der Roma in Tschechien ausgelöst. Christina Jansen über die tschechische Justiz und ihren Umgang mit rassistischen Übergriffen. Selten ist in Tschechien ein Urteil mit solcher Spannung erwartet worden. Die öffentliche Anteilnahme am Schicksal der Roma-Familie ist gewaltig. Das tschechische Fernsehen berichtet den ganzen Tag live. Dobrý den. Mit einem harten Urteil gegen die Brandstifter hatten die meisten Experten gerechnet. Und tatsächlich entsprachen die Richter des Kreisgerichts in Ostrava weitgehend den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Im Falle eines Angeklagten gingen sie sogar deutlich über das geforderte Strafmaß hinaus. 20 bis 22 Jahre für die 4 jungen Brandstifter. Die Symbolwirkung dieses Richterspruchs ist kaum zu überschätzen. Es ist der erste Prozess, in dem ein rechtsextremistischer Anschlag auf die Roma-Minderheit in Tschechien so groß aufgerollt wurde. In der Urteilsbegründung sagte der vorsitzende Richter Miloslav Studnička, die Tat sei geplant und besonders brutal gewesen. An der rassistischen Motivation bestehe kein Zweifel. Die Angeklagten haben die Nacht als Tatzeitpunkt gewählt mit dem Vorsatz, die Bewohner des Hauses zu töten bzw. ihre Rettung zu erschweren. Die Opfer haben es nur dem Zufall und der herausragenden ärztlichen Pflege zu verdanken, dass sie noch am Leben sind. Einige der Geschädigten waren minderjährig. Sie sind wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit zu Opfern geworden. In der Nacht auf den 19. April vergangenen Jahres hatten die jungen Männer 3 Brandsätze in das Haus einer 9-köpfigen Roma-Familie im nordmährischen Witkow geworfen. Dabei wurden mehrere Familienangehörige schwer verletzt. Die damals 2-jährige Natalka erlitt schwerste Verbrennungen an 80% ihres Körpers. Wochenlang kämpften die Ärzte um ihr Leben. Das Mädchen wird schwer behindert bleiben. Die Brandstifter hatten die Tat zumindest teilweise gestanden und nahmen den Richterspruch mit ungerührter Miene hin. Neben ihren Haftstrafen wurden sie zu Entschädigungszahlungen von umgerechnet mehreren 100.000 Euro verurteilt. Alle 4 wollen gegen das Urteil Berufung einlegen. Ich halte dieses Urteil für eine soziale Hinrichtung, so einer der Verteidiger. Das Strafmaß ist nicht angemessen. Ich bin überzeugt, dass wir hier großen Spielraum für eine Berufung haben. Nach der Urteilsverkündung sagte die Mutter der verstümmelten Natalka, ihr falle ein Stein vom Herzen. Und nicht nur die Roma in Tschechien empfinden den Richterspruch als Genugtuung. Hilfsorganisationen beklagen seit Jahren eine systematische Diskriminierung und den wachsenden Rassismus und Nationalismus in Tschechien. Die Roma machen etwa 3% der tschechischen Bevölkerung aus. Viele von ihnen leben in bitterer Armut. Als der Europarat vor mittlerweile 61 Jahren gegründet wurde, da ging es vor allem um die Sicherung der Menschenrechte und demokratischer Grundsätze. Hehre Ziele, die nur partiell verwirklicht werden konnten. Und daran hat sich bis heute leider wenig verändert. Insofern war von dem nun anberaumten Roma-Gipfel des Europarates bereits im Vorfeld wenig zu erwarten gewesen, was sich im Nachhinein auch leider bestätigte. Martin Durm über eine windelweiche Veranstaltung in Straßburg. Ein Mittagessen hat es gegeben, einen Fototermin im Europarat und eine Pressekonferenz, auf der Generalsekretär Thorbjørn Jagland erklärte, wie es nun weitergehen wird mit der Initiative für ein besseres Leben der Roma. Ich bekomme das Mandat, unsere Ressourcen im Europarat zu reorganisieren, sagt er. Wir können dann den Roma besser helfen, indem wir zum Beispiel in unseren Mitgliedstaaten Daten über sie sammeln. Diese Daten werden wir analysieren und dann dafür sorgen, dass die Erkenntnisse für eine Verbesserung der Lebensumstände umgesetzt werden. Der Straßburger Roma-Gipfel wurde im Sommer geplant, als sich viele Politiker im Europarat und in der EU darüber empörten, dass Frankreichs Präsident Sarkozy 8000 Roma nach Rumänien abschieben ließ. Menschenverachtend, rechtswidrig sei das gewesen, hieß es damals in Brüssel und Straßburg. Und EU-Kommissarin Viviane Reding brachte sogar ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich in Gang. Die Aufregung hat sich inzwischen gelegt. Das Vertragsverletzungsverfahren ist von der EU in dieser Woche ausgesetzt worden. Und was nun übrig bleibt, sind die guten Absichtserklärungen des Torbjörn Jagland. Wir wollen ein Trainingsprogramm starten, um mehr Vermittler zwischen Roma und staatlichen Behörden einzusetzen und Anwälte, die die Roma über ihre Rechte informieren. Das kann dann den Menschen helfen, leichteren Zugang auf dem Wohnungsmarkt zu bekommen, zu Krankenhäusern und Schulen. 1500 Vermittler und 500 Anwälte könnten für diese Aufgabe im nächsten Jahr ausgebildet werden, sagt Jagland, vorausgesetzt natürlich, die Mitgliedstaaten geben das Geld dafür frei. Das Interesse der Mitgliedstaaten am Schicksal der Roma scheint sich allerdings mittlerweile wieder eher in Grenzen zu halten. Statt ihre Minister nach Straßburg zu schicken, entsandten etliche Länder nur Experten und Staatssekretäre. Deutschland ließ sich durch den ständigen Botschafter im Europarat repräsentieren. Der Roma-Gipfel ging ohnehin an denen, die draußen an Straßburgs Stadträndern kampieren, völlig spurlos vorbei. Wir werden immer nur herumgeschoben, sagt eine Roma-Familie. Nirgendwo will man uns haben. Wenn wir unsere Wohnwagen auf einen Platz stellen, heißt es immer gleich, verschwindet von hier. Die Leute holen die Polizei, dann werden wir weggejagt. Hey, du bist eine Zigarette für moi. Regarde, eine Zigarette. Kinder lungern auf dem Parkplatz herum, 6 Jahre alt oder 7 und betteln um Zigaretten. Tu as quel âge? Das war es wohl, was EU-Kommissarin Reding gemeint haben muss, als sie auf der Pressekonferenz im Europarat die Lage der Roma skizzierte. 10 Millionen people, mostly living in absolute poverty. 10 Millionen Menschen, sagt sie, die in absoluter Armut leben. Kinder, die nicht zur Schule gehen, keine Arbeit und keine Perspektive, diesem Drama je zu entkommen. No perspective to get out of this drama. Traurig, aber wahr. Irgendwann ist Schluss, sagen sich die Menschen im äußersten Süden des italienischen Festlandes. Irgendwann ist auch ihre Geduld am Ende. Also gehen sie auf die Barrikaden, blockieren Zufahrten, legen sich mit Polizisten an, stecken Müllfahrzeuge in Brand. Sie wehren sich gegen eine Müllkippe, die ihr Leben seit Wochen verpestet. Auch in anderen Umlandgemeinden wird die Situation der überquellenden Halden immer unerträglicher. Es stellt sich heraus, dass Berlusconis vor 2 Jahren groß angekündigte Lösung des Müllproblems ein einziger Schwindel war. In Neapel stapelt sich der Abfall wie seit jeher und die Wut der Bürger nimmt in gleichem Maße zu. Karl Hoffmann über aufgebrachte Bürger und ein zum Himmel stinkendes Problem. Nach der letzten großen Müllkrise, das ist jetzt 3 Jahre her, hatte sich Silvio Berlusconi stolz zum Retter Neapels erklärt. Nach nur 58 Tagen haben wir es geschafft, dass Neapel und die Umlandgemeinden wieder zivilisiert und sauber geworden sind. Genau 2 Jahre später erweist sich die angebliche Lösung des Müllproblems als reiner Bluff, erklärt der neapolitanische Schriftsteller Roberto Saviano. L'emergenza, il governo Berlusconi l'ha risolta così. C'era la spazzatura in giro per Napoli. Damals lag in Neapel überall der Müll und die Mülldeponien waren bereits alle randvoll. Diesen Notstand hat die Regierung von Silvio Berlusconi damals beseitigt, indem sie die Müllkippen zum militärischen Sperrgebiet erklärte und einfach weiteren Müll aufhäufte, bis die geplanten neuen Müllverbrennungsanlagen in Betrieb gehen und Recycling das Problem lösen würden. Doch es ist nichts von alledem geschehen. In attesa di far partire la raccolta differenziata. Tutto questo non è avvenuto. Weder für die Müllverbrennungsanlagen noch für das Müllrecycling ist Geld vorhanden. Der Abfall von mehr als 2 Millionen Einwohnern landet weiterhin unsortiert in Erdlöchern oder in sogenannten Ökoballen, das heißt in Plastik verschweißt und zu gigantischen Pyramiden aufgestapelt, inmitten der Gemüsefelder vor der Stadt. Insgesamt 8 Millionen Tonnen, die seit Jahren unter südlicher Sonne vor sich hinschmoren. Doch nun sind auch die letzten freien Fleckchen vollgemüllt. Und so muss der tägliche Abfall aus der Millionenstadt Neapel in 2 ehemalige Steinbrüche mitten im Naturschutzpark des Vesuv gekippt werden. Die Bewohner des nahegelegenen Dorfes Terzigno sind außer sich. Statt in sauberer Natur leben sie plötzlich inmitten von stinkendem Müll. Andrea ist einer der Sprecher der Bürgerbewegung gegen die neue Müllkippe und voller Sarkasmus. C'è uno Stato. Tutti i giorni lavora per il mio bene. Der Staat arbeitet unermüdlich für mein Wohlergehen, wie man sieht. Und nun hat er zu guter Letzt auch noch beschlossen, mich zu meinem Besten umzubringen. Meine Heimat wird zur Kloake. Zu mir nach Hause lade ich niemanden mehr ein, denn ich muss mich schämen. Wir sind zum Abschaum geworden. Questa è una condizione da miserabile. In der vergangenen Woche hat sich die Lage in Terzigno zugespitzt. Mit lauten Schreien stürmten die Bürger das Rathaus. Danach glich es einem Schlachtfeld. Später prügelten sich die Einwohner mit dick vermummten Polizisten unten auf der Straße. Das gab es noch nie bei uns, sagen die Bewohner der Gemeinde an den Hängen des Vesuv. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Szenen wie in einem Krieg gesehen. In unserem Städtchen herrscht Krieg. Es sind vor allem die Frauen, die sich mit Todesmut in die Schlacht stürzen. 2 Jahre lang haben wir friedlich protestiert. Jetzt ist Schluss. Man zwingt uns zur Gewalt. Nur unter massiven Polizeischutz fahren gelegentlich vollbeladene Müllautos in den alten Steinbruch, der nicht nur in unmittelbarer Nähe des Ortes liegt, sondern auch völlig ungeeignet ist für das Verklappen ungetrennten Mülls aus der Großstadt Neapel. Im Grundwasser unter der Müllhalde finden sich bereits Karten, Cadmium, Zink und Nickel. Ein Problem, das in der müllbelasteten Umgebung von Neapel weit verbreitet ist. Dort kommen doppelt so viele missgebildete Kinder zur Welt wie im restlichen Italien. Die massiven Proteste der Frauen von Terzigno seien deshalb pure Angst, sagt Schriftsteller Roberto Saviano. Nelle discariche campane a sversare è stata la camorra. Das Geschäft mit den Müllkippen hat die Camorra in der Hand. Deshalb weiß kein Mensch wirklich, was alles in den Deponien abgelagert wird. Auch der Staat kann keine Garantie dafür übernehmen, dass alles vorschriftsmäßig abläuft. Und dass da kein Giftmüll landet, der die Leute in der Umgebung krank macht. Diese Mütter sind nicht nur wegen des Gestankes der Müllkippe außer sich, sondern vor allem wegen der giftigen Abfälle, die in jedes verfügbare Erdloch gekippt werden. Bürgern und Politikern in Neapel und Umgebung steht der Müll wieder mal bis zum Hals. Durch die wiederholten Blockaden der Deponie in Terzigno häufen sich täglich 1100 Tonnen Müll in den Straßen Neapels. Die Bürgermeisterin Rosa Russo Iervolino hat sich schriftlich an Ministerpräsident Silvio Berlusconi gewandt mit der dringenden Bitte um schnelle Hilfe, bisher jedoch ohne Erfolg. Nicht 58 Tage, wie Berlusconi vor über 2 Jahren behauptete, sondern wahrscheinlich 20 Jahre wird es dauern, bis alles wieder sauber ist. Und die EU hat wegen der chaotischen Müllpolitik bereits 145 Millionen Euro Zuschüsse aus dem Regionalfonds, also auch Steuergelder aus Deutschland, für Neapel eingefroren, während die Seele des Volkes von Terzigno kocht. Die 3 hauptsächlichen Todesursachen bei uns sind die Camorra, die Politik und der Müll. Eine Schande ist das. Karl Hoffmann über die schmutzige Seite des sonnigen Urlaubslandes. So viel im Europareport heute.